Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich lass meinen Dick von deiner Bitch blasen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich lass meinen Dick von deiner Bitch blasen. No. Deine Bitch leckt meinen Penis. Ey. Ich laufe in jeder Playlist. Ey. Erzähl mir nicht, dass du Bitch nicht gay bist. Ey. Wenn du einen Mann datest. Alle meine Hitter sind faded. Ich komm in den Room und die Bitches sind naked. Früher hab ich mich noch morgens verspätet. Ich habe für meinen Erfolg gebetet. Schütte ihr in den Mund Hennessy. Hatte ich gestern ne weiße Bitch oder die Ebony. Ich erinnere mich nicht wie Verlierer in Memory. Gib mir den Bentley Key, ey ho. Hab auf der Visa Card, yay yo. Und ich fühl mich wie Drake, denn die Bitch, die ich ficke, hat Ähnlichkeiten zu J-Lo. Host mit der Braco. So wie Big Soldier. Bin cooler als eine gekühlte Cola. Bei meiner Mom ist eine icy Daytona. Ich will noch mehr von dem Geld. Eine Olado Cali. Einen Maserati. Wissen auf Jüngling gegen die Welt. Du bist entweder auf meiner Seite oder besser außer meiner Reichweite. Dann gehst du besser zur Seite. Wer mich nicht leiden kann, ist heimlich pleite. Fürs Herz die Chance sind auf Seite. Ich sag die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich niemand mehr beneide. Weil ich weiß, ich bin der Nächste. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich lass meinen Dick von deiner Bitch blasen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Nix, was? Nix, was? Du hast mir nix zu sagen. No. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich lass meinen Dick von deiner Bitch blasen. Wow.